Der Archivar von Manuel Schalkammer, gelesen von eben jenem. Kapitel 3: Das Archiv und der alte Hausmeister. Wer nicht gewahrt der steten Gefahr aus unbekannter Höhe, war der Schlagen schnell von schwerer Lektüre. Solche Unfälle waren ihrer nicht selten, indessen nach verzweifelter Suche viele Intellektuelle ihr Leben ließen in dunklem Archiv. Alsbald schon Gerüchte eines Fluches gingen um, der Fluch Amnesius, dessen Patron, erbost ob der zunehmenden Verwahrlosung seines Lebenswerkes, pflegte, unter den wissensdurstigen Besuchern abscheuliche Rache zu üben. Die Verbliebenen, der zusehenden Verdunklung des Archivs trotzend, griffen in ihrer Not alsbald zu Stearinkerzen, Öllampen und sogar Fackeln, um nach vorhergegangener stundenlanger Suche und verzweifelten Umherstolpern zwischen Regalen und aufgetürmten Schriftrollen auf diese schmähliche Weise zu erlangen, wenigstens ein bisschen und sei es auch nur ein Quäntchen Wissen. Natürlich beseelte so manchen Besucher das Verlangen, seine nach bedrückender und verausgabender Odyssee schließlich doch erlangte Schrift den staubigen Krallen der dunklen Ewigkeit des Archivs zu entreißen, jenes herbeigesehnte Dokument der Weisheit an sich zu nehmen, um das darin enthaltene Wissen dem Lichte der Welt zu offenbaren. Gegen jene aber, die wider dem Gesetze wagten, zu besudeln die Sammlung des Archivaren, werde ohne Gnade ausgesprochen lebenslanges Betretungsverbot des Archivs, zudem bei wiederholtem Verstoße den Inskriptionen der Archivverwaltung folgend sogar täte die Höchststrafe der Verbannung aus dem Vereinten Reiche verhängt werden. So wurde gepflegt, bei schwachem Licht, nach langer Suche, erlangtes Werk gesamtbildlich, zuweilen auch nur gewisse Stellen zu reproduzieren, sofern die Komplexität der Schrift es erfordere und ein mehrstündiges Einstudieren der Texte die Geisteskraft der Suchenden überstieg. In Zeiten hochfrequentierten Verkehrs in den Gängen des Archivs war es zuweilen für einen Gelehrten gang und gäbe, zu vertiefen sich in Studium der weisen Texte oder zu stehen gar im argen Zwiespruch mit sich selbst. So verging Jahrzehnt um Jahrzehnt. Doch als die Weisen dem Archive schließlich komplett fernblieben, da sie anderen Quellen des Wissens Vorzug gaben, und auch die abgesandten Intellektuellen der vereinten Länder im Archiv zu verkehren pflegten, nicht in jenem Maße mehr, geriet in Vergessenheit es bald. Der Hausmeister allein kam Tag ein, Tag aus, einzig berufen anzunehmen der Beleuchtung sich, zu erfüllen stoisch ihm war aufgetragene Pflicht. Der Austausch jener vorzeitlichen Leuchtröhren, nicht überdurchschnittlich komplex, doch eine gewisse Geschicklichkeit wie ausreichend Fingerspitzengefühl fordernd, setzte aber eine ordentliche Portion Geduld und Ausdauer voraus. Herr F. als ein langjähriger Hausmeister Archivs hatte bereits in den ersten Jahren im Dienste der Archivverwaltung stehend verstanden, jene Tätigkeit zu perfektionieren und vermochte fortan seine Aufgaben erledigen, mit Bravour zu bleiben ohne Makel ganz. Gedankt jedoch, es wurde nicht, doch gehörte es zu seiner Pflicht. Trotzdem Herr F. eine innere Zufriedenheit verspürte, eine nicht zu beschreibende Genugtuung, diese Leuchtröhren zu wechseln, denn als Sohn eines am Archivbau beteiligten Arbeiters und einer Buchhalterin blauen Blutes galt er als Archivgeborener. Und als Archivgeborener er bereits erfuhr durch Indoktrinierung in Kindheitstagen die Lehre absoluter Erkenntnis, die predigte neben stetem Fleiß, harter Arbeit und absoluter Treue dem Archiv, auch voraussagte baldige Rückkehr des Archivaren. als die Suchenden mit den Jahren jedoch immer weniger wurden und die Bedeutung des Archivs selbst durch offene Konflikte zwischen der Archivverwaltung brutaler Miliz und radikalen Gruppierungen entbrannte, derer letztgenannten zu erwähnen wären die fanatischen Freiwissenden allen voran, als eingeschworene Feinde allen gehorteten Wissens, verstanden zu schnüren sie Zwistigkeit unter den Bewohnern des Reichs, wodurch das Archiv alsbald verlor an Einfluss und Macht. Mit den Jahren schwand auch in Herrn F. nach und nach das Bedürfnis erlösender Erleuchtung und wusste auch nicht viel, war ihm eines klar. Ohne ihn gäbe es kein Archiv. Er brauchte somit das Archiv so sehr, wie das Archiv im Umkehrschluss auch ihn brauchte. Es wäre ohne ihn verloren. Das gesammelte Wissen täte ohne sein Licht im Dunkel anheimfallen. Die marode Holzleiter, die ihm für jene Tätigkeit seit jeher zur Verfügung stand, war ausgefallen, doch um einen guten halben Meter zu klein, weshalb Herrn F. bei seiner Arbeit beschieden war, stets auf der obersten Latte stehend, nur unter Aufbringung all seiner ihn auszeichnenden Geduld und es geschuldet sein konnte, einzig seinen über die Jahre sich angeeigneten Fertigkeiten zu erledigen, die Aufgabe in gewohnter Qualität. Diese Qualität hatte jedoch ihren Preis, den Preis der Zeit. Herr F. benötigte für diese Tätigkeit gefühlt das Dreifache an Zeit, die unter regulären Bedingungen dafür notwendig gewesen wäre. Doch obgleich er bereits des Öfteren eine höhere Leiter bei der Archivverwaltung hatte beantragt, war sie ihm zu seinem Bedauern bis heute nicht bewilligt worden. Jedes einzelne seiner Ansuchen erfuhr durch die dafür zuständige höhere Instanz vehemente Ablehnung. Wenige Male war entschieden, Herrn F. vorläufig in verständigem Ton Recht zu geben, waren die Gründe für die Neuanschaffung einer Leiter doch zahlreich und zudem auch plausibel von ihm dargelegt worden. Ein freundlich wirkender Vertreter der Archivverwaltung trat dabei stets offen auf ihn zu, gab sich leger und mitfühlend, klopfte ihm zeitweise gar verständig auf die Schultern, während er beständig trug nicht zu durchschauendes Lächeln. An jenen Tagen schien es tatsächlich, als könne er demnächst mit einer neuen Leiter rechnen. Mehr noch, als wäre es schon beschlossene Sache. Andere Male aber wollte man nichts von seiner Bitte wissen, ja fast schon unhöflich und keinen Hehl nicht machend aus der Hoffnungslosigkeit seines Ansuchens wies man ihn zurück. Meist wurde dabei ein niederer Bote beauftragt, zu überbringen jene Worte, die da waren wenige, doch kalter und bestimmter Natur. Nie war ihm von jenem unruhigen und zwielichtigen Gesellen da mitgeteilt, würde er je eine neue Leiter bekommen. Es fehle am Budget, es wäre nicht die richtige Zeit, er habe sich einfach mit dem Werkzeug zu begnügen, das ihm ward gegeben. Alsbald Herr F. entdeckte die zahlreichen Bücher des Archivs für sich, entschied zu tauschen, Leuchtröhren er nur mehr wenige. Von da an begann er zu lesen. In den kommenden Monaten verstärkte sogar dieses neue Behaben und obgleich mehr und immer mehr Leuchtröhren ausfielen, ersetzte Herr F. nur mehr wenige. Tageweise vermisste er seine alte Tätigkeit, dann tauschte wieder mehr. Die meiste Zeit doch über beschied er zu lesen, um sein Studium des Wissens in Eigenregie voranzubringen. Die Jahre zogen ins Land und Herr F., der Hausmeister, wurde weise. Bald schon Gerüchte zu vernehmen waren von der endlichen Rückkehr des Archivaren. Ende des dritten Kapitels. Gelesen von Manuel Schallkammer.